ずの子に来て、うん、I don't like fear。 うん、見てどういうことかし、 ちょっと待ってさ、何これ人生に苦しない完全に何もやらない。 I shoot me too fast。 I shoot me boom boom boom。 The legal NCRs 何もしない本物の N2 倍。 Boom boom boom。 The legal NCRs 何もしない。 I'm not sure that my name is Smears。 Man, du hast eine Sackgestirn zu hören. Nein, nein, nein, nein. Nein, doch gar nicht. Ich muss doch nicht gehen, doch mit Wachs die Tabletten. Nur um zu sterben und das Wort nicht schmecken. Besonders die Wurzeln fetten. Du bist nicht selber für den Fett. Oh Gott, kannst du jetzt verstehen, warum ich sterben will? Boom, boom, boom, du bist ja mitten ins Herz, du bist ja schwer, aber das ist schwer. Das ist schwer. Oh, hat das doch weh? Was du denn, du altes, bettiges Reh? Es hat niemand jemand geschossen. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, M